Als Gerhard Schröder 1998 mit 40,9% der Wählerstimmen zum Bundeskanzler gewählt wurde, war das eine politische wie emotionale Zäsur. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,2%. Aber durch die rot-grüne Bundesregierung und den Rücktritt von Helmut Kohl, so die Annahme und das Gefühl vieler Wähler, würde alles anders werden. Besser. Gerechter. Doch auf die Freude über den Wechsel folgte recht schnell Verärgerung. Gemeinsam mit Bodo Hombach und Matthias Buckstig flog der neue Kanzler am 8. Juni 1999 nach London, um mit dem britischen Premier das Schröder-Blair-Papier zu erarbeiten. Ein Handlungskonzept für eine moderne Sozialdemokratie, das vor allem auf den Rückbau der staatlichen Sicherungssysteme und freiere Märkte zielte. Die Linken in der SPD und die Gewerkschaften wehrten sich allerdings lautstark. Sowohl Schröder als auch Blair legten das Papier erst einmal zu den Akten. 1999 wurde ich eingeschult, ein paar Monate vor meinem 6. Geburtstag. Meine Mutter sagte damals, sie halte es nicht aus, wenn ich noch länger im Kindergarten bliebe. Ihr gingen die Kindergartenlieder auf die Nerven, die ich andauernd sang.